Der Bass schlägt schräg auf die Sekunde ein, ins Zwischendurch gefögelt bis zum Wahn, wirkt dieses Glas lichtbrüchig und erhitzt, wenn man ganz oben auf der Treppe steht. Verliert die Maske ihren Sinn und Zweck und die Gestalt erhebt sich lüstern selbst auf das Podest und wird zum Mittelpunkt der Tagesschau auf dem Dachstudio. Das 54 gleich um die Ecke scheint ein Licht aus Tausenden und einer Nacht mit Charme, Schablone und von Angesicht zu Angesicht gemeißelt, bibeltreu, vielleicht auch frei von Mauern, alles gleicht dem großen Plan, dem ganzen Schein gestellt.